herzlich willkommen zum Uncast Episode 452 auf dem Weg zum Mittelpunkt. Jau, der Mittelpunkt des Universums ist ja schon für viele das Smartphone, ja. Aber für Leute wie mich gibt es so viele Sachen noch, die ich einfach am PC machen muss, also am Linux-Desktop, dass ich noch nicht richtig bereit bin oder war, umzusteigen, ja. Das werde ich heute noch ein bisschen genauer beleuchten. Da gibt es interessante Ansätze und ich habe ja schon gedroht damit, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das werde ich dann auch tun. News gab es diesmal nicht ganz so viel wie zu erwarten. Ja, World Mobile Congress ist zu Ende jetzt längere Zeit und jetzt ist so eine Flaute eingekehrt. Der 100. Artikel über das Galaxy S10 ist auch uninteressant geworden. Es gibt also momentan wenig Neues. Dennoch sind ein paar Themen noch interessant gewesen und die werde ich dann ansprechen. In der Community geht's ab, natürlich auch in der Line-Community und da picke ich auch mal ein paar Sachen raus und dann haben wir noch die App der Woche und dann wird bei meinem Gequatsche die Stunde vielleicht wieder voll sein. Es könnte allerdings auch sein, dass es diesmal ein bisschen kürzer wird. Schauen wir mal. Also, der Mittelpunkt des Seins, ja, ist das Smartphone, sobald es auch noch die Funktion des Computers übernimmt. Ja. Und die wichtigsten Sachen, ganz ehrlich, die da momentan dagegen sprechen, ist einmal die Bedienung bei kreativen Sachen. Ja, komme ich nochmal gleich dazu genauer. Und die Displaygröße natürlich, ja. Diese zwei Faktoren sind so ziemlich das größte Problem meiner Meinung nach. Wer den Umgang mit Tastatur und Maus gewohnt ist und effektiv arbeitet, der hat Schwierigkeiten, ja, in dieser normalen Handy-Umgebung zurechtzukommen, wenn er kreativ tätig wird. Das heißt, so wie ich beispielsweise mehrere Tabs offen hat, zwischen denen er permanent hin und her switchen muss, mehrere Programme, zwischen denen er permanent hin und her switchen muss und vielleicht sogar auch noch, wie ich in einem Texteditor, es gibt nur Emacs, ja, und Emacs ist der einzige, und du sollst keinen anderen haben, neben Emacs, ja, der dann vielleicht noch mit 12, 13, 14 Buffern geöffnet ist, zwischen denen ebenfalls oft hin und her geswitcht werden muss. Das auf einem Handy zu machen, ist der absolute Horror. Das habe ich probiert. Ich habe, ja, gut die dreifache Zeit gebraucht, um, damals hatte ich das mit der Rios Wochensicht probiert, die komplett mit dem Handy zu machen. Das ist schon eine Zeit lang her, das war letztes Jahr. Da habe ich also die dreifache Zeit benötigt, ich normalerweise brauche oder als ich normalerweise brauche am Computer. Und da war dann klar, okay, also das kann ich so nicht machen. Nicht jedenfalls mit den Standard-Apps, die es eben gibt auf dem Smartphone. Jetzt allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Ansätze, wie das zu schaffen ist. Natürlich ist ein Ansatz, man stellt sich selbst um, nutzt andere Software beispielsweise, ja, und macht dann eben dort seine Sachen. Klar könnte man da einiges tricksen, auch ich könnte da natürlich etwas umstellen, ja, um dann entsprechend das eben mit dem Handy komplett zu machen. Sicherlich ist man kann alles irgendwie tricksen, aber ich finde, das ist zumindest für mich kein guter Ansatz, weil ich will ja nicht durch die Verfügbarkeit von den Tools bestimmen lassen, wie und was ich mache, sondern ich habe klare Vorstellungen, das will ich machen und das Gerät muss fähig sein, das umzusetzen, so wie ich das eben auch haben möchte. Also gibt es einen anderen Ansatz, nämlich das Handy als PC zu nutzen. Und die einfachste Möglichkeit, ich habe vorhin schon mal angesprochen, Tastatur, Maus und Display. Das sind so die wichtigsten Sachen. Die kann man relativ einfach einbinden in diesen Prozess. Und das habe ich letzte Woche auch probiert, rudimentär an meinem Pixel, ja. Ganz klar, man braucht hier so einen USB-OTG-Adapter. Ja, dann steckt man den USB-C-Port des Pixel rein und dann habe ich daran einen kleinen USB-Hub angeschlossen, der dann wiederum verbunden war mit Tastatur und Maus. Und da müsst ihr gar nicht so viel machen. Ihr habt dann eben, da erscheint ein Mauszeiger auf der Android-Oberfläche und damit könnt ihr das dann steuern. Der Touchscreen bleibt natürlich aktiv und die Tastatur eben für die Texteingaben, das wird auch da automatisch erkannt und somit kann man dann das ganz gut nutzen. Das Bild selbst kann man streamen, beispielsweise über den Chromecast, indem man ganz einfach ein Screen Mirroring macht auf das entsprechende Gerät und dann habt ihr auch ein schönes Display, in meinem Fall ein 55 Zoll Display, ja, und da sieht man mal, wie gut die Auflösungen bei einem Smartphone eigentlich sind, ja, denn dass die Auflösung ist besser als ein Standard eben HD-Gerät. Ja. Natürlich kann das TV-Gerät, das ich jetzt habe, nur 1080p anzeigen, von daher wird es dann halt eben heruntergerechnet, ganz klar. Aber sieht sehr gut aus und damit kann man dann auch schön arbeiten. Ja. Bis natürlich auf die Tatsache, dass die Apps die gleichen bleiben. Ja, man kann durch die Mausbedienung, klar, natürlich etwas besser arbeiten. Einige Apps lassen da interessante Bearbeitungsfunktionen zu. Allerdings die meisten Apps ignorieren das natürlich vollständig und erwarten eine Touchscreen-Eingabe. Von daher ist meistens nur das eben zu nutzen, was man hat. An Funktionen übertragen an die Maus vom System her. Und das ist natürlich ja relativ wenig, ganz klar. Das sind nur die Grundfunktionen. Also die Apps müssten da schon mehr diese Maus quasi nutzen können. Ja. Aber es geht, wie gesagt, einige Programme lassen sich damit schön bedienen und somit hat man zumindest mal, was das Schreiben von Texten durch die Tastatur eben anbetrifft, längere Texte, ja, hat man gut zu arbeiten dran. Es gibt auch Programme beispielsweise wie Entropen, ja, die Android-Umsetzung von diesem LibreOffice, ja, die ist quasi sinnvoll wirklich nur mit Tastatur zu nutzen. Dann kann man dann auch in diesen PC-Mode schalten und dann hat man wirklich die komplette Bedienung, wie man das gewohnt ist von einem Computer. Ja, aber das ist auch nur die halbe Miete von dem Ganzen. Interessant wird es dann, wenn ein sogenannter Desktop-Mode angeboten wird. Und das ermöglicht beispielsweise die Betriebssysteme oder die Handys von Huawei und Honor mit der EMUI 9.0, die haben nämlich einen Desktop-Mode zur Verfügung und damit kann man tatsächlich in einen richtigen PC-Modus schalten, wo auch dann die Programme anders funktionieren. Natürlich, klar, ist es da auch abhängig, welches Programm welchen Modus unterstützt, aber man glaubt es kaum, es gibt relativ viel Software, die eben diesen Desktop-Mode unterstützt. Und allen voran, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, der Chrome-Browser. Ja, warum ist das das Wichtigste? Ganz klar, im Chrome-Browser kann man so ziemlich alles machen, was ich auch jetzt zum Beispiel mache für oder um zu recherchieren hier für die Netcasts, ja. Das heißt, man kann hier mehrere Tabs öffnen, ja, es laufen die entsprechenden Tools drin, InnoReader, das heißt InnoReader, die Smartphone-App beispielsweise, wäre jetzt hier nicht gut geeignet für diesen Desktop-Modus, ganz klar. Aber die brauche ich hier auch nicht. Ja, InnoReader läuft dann zum Beispiel im Chrome-Tab, so wie ich es gewohnt bin, am Computer. Also das ist unfassbar, ihr könnt... Ich habe hier ein Video verlinkt, das könnt ihr euch mal angucken und das seht ihr, wenn der Chrome-Browser im Desktop-Mode aufgerufen wird, dann habt ihr einen ganz normalen Chrome, wie ihr das gewohnt seid, am Computer. Das ist unglaublich. Und dort könnt ihr auch alles machen, könnt ihr Videos hochladen, die ganze Oberfläche ganz normal benutzen und alles Mögliche. Ja. Irre, sowas. Und damit ist schon ein riesiger Schritt hin zu diesem also Handy-only gegangen. Ja. Wenn ihr das natürlich richtig komfortabel haben wollt, ist das Streaming an einen Chromecast nicht 100% optimal. Deswegen gibt es kleine Geräte. Die werde ich noch vorstellen, keine Angst, sobald ich hier dieses Your Way dieses Honor View 20 hier endlich habe, ja, und dieses Gerät dazu werde ich das auch nochmal genau zeigen. Jedenfalls wird das Gerät ebenfalls an einen USB-C-Port angeschlossen, hat dann auch einige USB-Anschlüsse dran, aber auch einen HDMI-Anschluss, das heißt einen Monitorausgang. Und der kann dann mit einem handelsüblichen Monitor angeschlossen werden, vorzugsweise natürlich mit Lautsprecher. Und dann habt ihr tatsächlich einen vollwertigen PC draus gemacht. Und bei der heutigen Leistung dieser Chips ist es auch gut. Deswegen gehe ich auch hier noch etwas vorsichtig mit dem Pixel um bei diesem Vergleich mit dem Desktop, weil das ist ein Snapdragon 821, glaube ich. Ja, ich glaube 821 ist es. Und mit 4 GB RAM, das ist natürlich etwas mager, wenn man bedenkt, hier der Laptop, den ich jetzt habe, mit einem i3-Prozessor und 8 GB RAM, ja, und das ist schon eine ziemlich alte Kiste, ja, das ist schon dann natürlich nicht so optimal. Deswegen warte ich jetzt letztendlich im abschließenden Urteil mit Honor View 20 mit 8 GB, 256 GB da ist. Da werde ich dann auch eine externe Festplatte anschließen mit 1 Terabyte, um dort eben Videos und so weiter abzuspeichern. Da werde ich alles kontrollieren mit der Geschwindigkeit etc. Ich bin sehr zuversichtlich. Das, was ich bisher gesehen habe von Leuten, die das probiert haben, macht wirklich Lust auf mehr. Ja, die verschiedenen Möglichkeiten in dem Desktop-Modus sind schon faszinierend. Man hat wirklich unten also einen Button, eine Startleiste. Man hat verschiedene Desktops, die man switchen kann. Auch das für mich sehr, sehr wichtig. Wird zwar nicht so interessant sein wie bei meinem i3-Desktop, das ich hier habe. Ich habe ja so einen Tapped Window Manager. Das i3-WM, ja, i3-WM-System und da sind also, habe ich also 10 Desktop-Oberflächen und die werden auch gut genutzt, ja. Aber das ist natürlich dann schon eine Umstellung für mich, das Ganze auf 4 zu machen dann, aber ich denke, das kriege ich hin. Ja, und die Notifications werden eingeblendet und so weiter. Es gibt noch andere interessante Sachen, bei denen man sich dann praktisch keine Gedanken mehr machen muss, nämlich so Sachen wie der Messenger, Line oder ähnliches. Ja, es gibt zum Beispiel hier die Möglichkeit, Line zu nutzen im Web, das ist klar. Allerdings fehlen ein paar kleine Funktionen daran. Wenn man die doch haben möchte, ist es etwas blöd halt. Ja, da hat man Pech gehabt. Nicht so, wenn man das über den Desktop-Mode benutzt, dann kann man hier nahtlos den Line-Messenger benutzen und auch die ganzen Funktionen, so wie man das eben kennt von dieser Line-App. Und so geht es auch mit allen anderen Programmen. Ja, also das ist schon ein riesiger Vorteil. Das heißt, man hat hier alles zusammen. Also die allein dann schon die Vorstellung, wie das früher immer gern gemacht wurde, ja, ich möchte aber das auch am Computer benutzen, ja. Braucht man nicht mehr, sich Gedanken drum zu machen, weil wenn das Smartphone der Computer ist, dann muss man auch nicht hin und her wechseln, ja. Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr zu machen, ob es für dies oder jenes Programm eine Desktop-Version gibt. Braucht man nicht. Das Handy ist der Desktop. Ja? Und von daher geht Copy und Paste und das Ganze natürlich nahtlos und schnell vonstatten. Also eine richtig tolle Interaktion. Das stellt euch vor, das Notification Center, ja, das habt ihr drin. Ich nutze hier zum Beispiel so diese Umwege über KDE Connect. Ist sehr gut, ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel Daten hin und her schaufeln muss, ist das dann doch oft ein bisschen, naja, sagen wir mal, schwierig. Also ich muss dann zum Beispiel erst mit dem Dolphin das Handy öffnen, damit ich an die Dateien rankomme vom Handy, ja, obwohl ich den Dolphin gar nicht benutze, sondern über die Shell gehe. Ja. Ist ein bisschen doof, aber das alles entfällt dann, weil ich hier den File Manager direkt auf dem Smartphone benutzen kann, ja, und von dort aus dann eben die Dateien auf die externe Festplatte oder USB-Sticks oder sonst irgendwo hinziehen, ja, uploaden, downloaden, alles funktioniert dann über eine einheitliche Oberfläche und ich sehe auch die ganzen Notifications, die reinkommen auf dieser Oberfläche, egal ob es jetzt YouTube oder Line eben, wie gesagt, ist, ja, ich kann die Sachen, das ganze Smartphone bedienen über die Oberfläche, mit der Maus auch, ja. Und da gibt es sogar bei den Desktop-Modes, je nachdem, was für ein Gerät, also Samsung hat ja auch seinen DeX-Mode, ja. Je nachdem kann ich dann auch das Display vom Smartphone quasi als Touchpad benutzen, aber ehrlich gesagt, das ist genau das, was ich eben nicht will, ja. Ich habe ja hier zum Beispiel auch ein Touchpad am Notebook, den nutze ich nie, das ist furchtbar. Das ist ein Krampf. Ich brauche eine Maus und eine Tastatur, ja, für solche Arbeiten zu machen, weil das ist eben in Fleisch und Blut übergegangen und das ist ziemlich effektiv, meiner Meinung nach, bei vielen Sachen. Und das kann man dann so machen, ja. Duo kann man nutzen hier über diesen Desktop-Modus. Und ja, im Prinzip, ihr könnt alles machen über diesen Desktop-Modus. Das ist fantastisch. Und dieser Modus ist auch komplett getrennt von dem Smartphone-Modus. Das heißt, sie kommen sich nicht in die Quere. Und trotzdem sind natürlich die Programme aufzurufen. Also ich habe hier ein Video verlinkt. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich faszinierend. Und das ist jetzt so ein Work in Progress. Ja, also so eine Arbeit, das ich jetzt im Machen da jetzt befindet. Ich werde jetzt zuerst dann hoffentlich jetzt bald mein Honor View 20 bekommen und später dann werde ich das nachrüsten mit diesem Erweiterungsset, ja, und dann werde ich auch aller Wahrscheinlichkeit nach noch einen externen Monitor brauchen, einen HDMI-Monitor, weil ich habe leider nur noch einen alten VGA-Monitor hier rumfliegen. Da weiß ich nicht genau, ich habe zwar so einen Adapter, aber ob der wirklich funktioniert, wird sich dann erst noch zeigen, ja. Und wenn ich dann alles habe an neuen Ausstattungen, dann ist es okay. Warum sollte man das tun? Ja, eben wie gesagt, diese nahtlose Benutzung von allem. Ja, also stellt euch mal vor, ich ziehe das dann ab, ich mache den USB-Stecker raus, ja, und habe die Sachen alle dabei. Fertig, also ich habe mein komplettes Arbeitsgerät überall dabei. Das ist fantastisch, das ist cool und so, denke ich, ist das eine große Erleichterung insgesamt gesehen. Ja. So, also ich lasse das jetzt mal, wie gesagt, ich werde mich noch öfters mit dem Thema beschäftigen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Die Software ist natürlich dann entscheidend, ob ich das letztendlich tatsächlich nutzen kann. Das ist die große Frage, denn das eine ist die Theorie, die Praxis ist was anderes. Die Recording-Software muss vernünftig mit dem Desktop-Mode zusammenarbeiten, ja. Die Videosoftware, die macht mir noch am meisten Gedanken, weil durch das Verwenden von dem Desktop-Modus ändern sich ja nicht die Videocodecs. Und bisher ist es leider so, dass die beste Videoschnittsoftware, die es gibt, einen furchtbar schlechten Codec hat. Also die Dateien sind teilweise 3- bis 4-fach so groß als mit meiner Linux-Software in H264 und trotzdem ist die Qualität deutlich schlechter, also sowas von viel schlechter, bei 3- bis 4-facher Dateigröße, das ist nicht akzeptabel, überhaupt nicht akzeptabel, Leute. Das ist unfassbar. Ich mache hier Dateien, ja, die haben Größe teilweise 160 Megabyte groß in einer guten Qualität im Vergleich zu dem, was ich mit einer 2 Terabyte großen Datei habe, ja, in einer viel schlechteren Qualität. Entschuldigung, habe ich Terabyte gesagt? Natürlich Gigabyte. Quatsch. Gigabyte natürlich. 2 Gigabyte große Datei habe, ja, auf dem Smartphone mit dem Codec. Das ist nicht okay. Und wenn das scheitert und ich da keine vernünftige Software bekomme, könnte es allein an dieser Sache scheitern. Hoffen wir, dass es nicht so ist und dass ich vernünftige Software finde für den Desktop-Modus und dann werden wir das alles sehen. Aber das werde ich alles nacheinander dann euch auch zeigen und präsentieren. Vielleicht mache ich dann auch mal ein Screencast-Video und auch das ist dann interessant, ja. Screencast mit einem Desktop-Video, schauen wir mal, ne? ja, also dann komme ich jetzt mal zu den News. Die News, die fangen leider nicht ganz so gut an, denn das, was ich euch schon vor einiger Zeit mal in einer Uncast-Folge berichtet habe, was Google plant, ist jetzt tatsächlich wahr geworden, Leute. Der Google Assistant entsperrt das Handy nicht mehr. Damit ist er natürlich für viele Aufgaben vollends nutzlos geworden. Und das finde ich echt, also eine Schande. Ja, was macht Google hier nur? Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Das muss ich jedes Mal sagen bei einer Google-Meldung. Es ist unfassbar. Viele haben es nicht geglaubt, offenbar. Es war auch nicht zu glauben, dass sowas passiert. Ja, man kann nur mit dem Kopf schütteln. Was ist jetzt letztendlich passiert? Der Google Assistant, man konnte damit das Handy entsperren, das konnte man festlegen. Voice Unlock hat sich das genannt. Diese Funktion gibt es jetzt nun nicht mehr. Jetzt kann man nur noch festlegen, dass einige persönliche Ergebnisse mit der Sprache genutzt werden können. Das heißt zum Beispiel private Kalendereinträge. Ja, das kann noch genutzt werden. Aber beispielsweise kann man keine Software mehr starten. Und damit ist die Benutzung im Auto zumindest mit dem Assistant weg. Ich darf nicht im Auto während dem Fahren irgendwie rumfummeln. Also kann ich auch keine Software starten. Und wenn der Assistant dann eben vorgibt, ich muss das Smartphone entsperren und ich muss dann einen PIN-Code eingeben, ja, oder auch nur den Fingerabdruck scannen, das geht nicht, das darf ich nicht während der Fahrt. Und dann kann ich das nicht mehr benutzen. Und das will ich auch nicht benutzen. Ich will nicht am Smartphone rumfummeln während der Fahrt. Ja? Vor allem nicht, da das ja vorher auch ging. Und das ist eben so nicht mehr, das ist nicht mehr zu akzeptieren, finde ich. Ich weiß nicht, was da in Google gefahren ist. Aber man kann jetzt nur noch wenige Funktionen abrufen, die eben mit der eigenen, mit den eigenen Dings, mit den eigenen Daten verknüpft ist. Zum Beispiel der Google Calendar, E-Mail, ja, Kontakte, die Erinnerungen und Shoppinglisten, ja. Aber eben zum Beispiel keine Software mehr starten und das Handy wird nicht wirklich entsperrt, ja, man sieht die Oberfläche dann nicht mehr und das ist verrückt, sowas, verrückt. Ja, was soll ich sagen? Damit ist der Google Assistant auch für mich unterwegs sinnlos geworden und damit kann ich dann auch abschalten und brauche mir dann keine Gedanken mehr zu machen. Ja, brauche ich nicht mehr. Also dem kann ich nichts mehr anfangen. weil wenn ich das Teil entsperren muss, ja, dann bin ich eben auch meistens daheim oder halt irgendwo anders und dann kann ich den Assistant notfalls auch mit einem langen Druck auf die Home-Taste aktivieren. Aber das ist eh uninteressant. Bisher war der einzige Vorteil vom Assistant gegenüber der Amazon Alexa-App, ja, war ja das, dass man das per Sprache entsperren konnte, während das bei der App eben nicht funktionierte von Amazon, ja. Wenn ich das Handy entsperrt habe, dann habe ich hier ein Widget drauf und da drücke ich einfach auf dieses App-Widget und dann verlangt eben der Amazon Echo in der Software, ich will den Namen jetzt nicht sagen, dass es nicht hier losgeht wieder, ja, verlangt dann eben die Eingabe und ich kann ganz normal sprechen. Ja, ganz genau. Also, der Assistant ist für mich persönlich unnütz geworden. Ja, man kann noch einige Sachen damit machen, aber ehrlich gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Zumal man hätte ja können eine Funktion integrieren, ja, und dann will ich hier 10 Disclaimer drücken, durchklicken, okay, ja, ich bin damit einverstanden, ja, und ich weiß, wo die Gefahren sind, dass eben das Handy entsperrt wird, ja, ich weiß, dass es auch dann eben, wenn ich das entsperren kann, dass es benutzt werden kann, und dass es vielleicht Fehlentsperrungen geben könnte. Ja, ich bin aber trotzdem damit einverstanden, weil ich damit mit dem Assistant noch was anfangen kann. Aber nein, diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Man kann Voice Match zwar anschalten, aber dann wird das Handy immer noch nicht richtig entsperrt. Aber man kann es noch weiter nutzlos machen. Das hat Google sichergestellt. Und oh, das war's dann mit dem Google Assistant auf dem Smartphone. Schade. Ich hoffe, dass es vielleicht noch bei anderen Firmen, die eben Derivate nutzen, vielleicht dann noch verhindert wird, beziehungsweise dass man es da vielleicht noch entsperren kann. Ja, und mehr bleibt dazu nicht mehr zu sagen. Computerspiele-Sucht und andere Statistikmärchen, es war mal wieder interessant, ja, DAK, ja, die hat mal wieder Gelder verschwendet, um eine vollkommen sinnlose sogenannte Studie auf die Beine zu stellen, ja. Eine Studie für die 12- bis 17-Jährige, die und zu ihrem Spieleverhalten befragt, ja. Ich weiß nicht, wie viel da befragt wurden, weiß ich nicht genau. Kann ich nicht genau sagen, ob die wirklich alle befragt wurden oder das eine Hochrechnung ist. Genaue Angaben werden da nicht gemacht. Genauso wie auch weitere wichtige Angaben fehlen. Zum Beispiel, in welchem Zeitraum hier welche Anschaffungen gemacht wurden. Ja. Und angeblich sollen dann insgesamt 465.000 Kinder und Jugendliche Risikogamer sein. Also Leute, die akut gefährdet sind, computerspielesüchtig zu werden. Welche Verhaltensweisen dafür eben an den Tag gelegt werden, weiß ich nicht, was für da die Gründe sind. Keine Ahnung. Beispielsweise wird hier das Ausgeben von Geld für diese Spiele bewertet. Ob das vielleicht hier eine Aussagekraft hat. Also das heißt, wer Geld ausgibt für das Spiel, der ist süchtig. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Geld man ausgibt für Hobbys, aber als Kind, bevor ich einen Computer hatte, was hatte ich denn da alles ausgegeben? Naja, da war ich ein Sportverein, Sportklamotten, und da haben meine Eltern auch mit mir geschimpft, ne, weil es viel Kohle kostet. was war danach? Was hatte ich da für Sachen? Musik habe ich jede Menge gekauft vor dem Computerzeitalter. Auch das war etwas, wo ich immer wieder auf den Deckel gekriegt habe daheim. Ja, also wenn ich dann neue Schallplatte kaufen wollte, ja, Leute, Schallplatten, ne? Dann gab es da immer Ärger. Also von daher, wisst ihr, also süchtig machen kann eigentlich alles, was Spaß macht, ne? Klar, im Prinzip, aber ob das dann wirklich eine krankhafte Sucht ist, das ist was anderes. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja auch Glück mit meiner Art, dass ich eben nicht anfällig bin für Spielesucht oder sowas, ja. Ich spiele gerne, spiele lange, ich habe auch schon Tage hintereinander gespielt, ja, aber dann habe ich eben auch mal keine Lust mehr und höre auf, fertig, ja. Das ist keine große Sache, ich fange da nicht an zu zittern und bin auch nicht mies drauf oder ähnliches, ja, ich bin einfach keine Lust mehr und wenn ich keine Lust mehr habe, dann zocke ich nicht mehr, ganz einfach, so sieht's aus. Und dann, also ich weiß nicht, ich habe mit 8 Jahren habe ich meinen ersten Computer bekommen und da habe ich alle Zeichen wohl gezeigt, was man so als computersüchtig dann wohl heutzutage sagen würde. Ich habe auch viel gespielt daran. Das hat unwahrscheinlich das Verständnis zum Computer gefördert. Ja, dann habe ich angefangen, ein bisschen zu programmieren und so. Und dann wurde das auch irgendwann zum Beruf. Ne? Irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr da in dem Bereich. Und dann habe ich einfach geschwenkt. Ja, aber was ich damit sagen will, ist einfach jetzt jemand, der von seinem Hobby begeistert ist und das gern macht, das heißt, solange nicht, dass das süchtig ist und diese Studie, ehrlich gesagt, da kann ich nur den Kopf schütteln, wenn ich sowas sehe. Also schon alleine hier dieser Satz, es vernachlässige wegen der Nutzung von Computerspielen und soziale Kontakte. Ja. Was soll das? Heutzutage knüpft man soziale Kontakte mit Hilfe von Computerspielen, falls das noch nicht aufgefallen ist. Also so viele Leute wie durch Pokémon Go habe ich noch nie in meinem Leben gesprochen mit so vielen unbekannten, fremden Leuten. Ne? Das ist fast schon gruselig. Ja? Also in Persona habe ich noch nie so viele Leute kennengelernt und interagiert als mit Pokémon Go. Noch nie. Also, alles Quatsch, ganz ehrlich, Quatsch, ja, und wir sagen 98%, ich spiele dieses Spiel, weil es Spaß bringt. Also Leute, ne, ihr dürft bitte keinen Spaß haben an dem, was ihr macht, schon seid ihr süchtig, ihr Suchtkrüppel, ja, keinen Spaß haben, ne, ja? Ganz einfach. Und 22% sagen, sie spielen, weil sie zu den Top-Spielern gehören wollen. Ja, was soll denn das? Ihr seid ehrgeizig. Also, ne, also das geht gar nicht. Wenn ihr ehrgeizig sein müsst, dann bitte in eurem Beruf, ja, da könnt ihr euch dann den Arsch abarbeiten, dann ist es auch keine Sucht, dann ist es braves, soziales Leben, ja. Schön arbeiten gehen, ja, immer schön das machen, was konform ist, ne? Ja, geboren werden, in die Schule gehen, arbeiten gehen, sterben, ja, Und manchmal habe ich das Gefühl, die hoffen alle, ne, dass man ja nicht lange Rente bezieht, ne, möglichst schnell abnippelt, ne, damit es nicht so viel Geld kostet. Ey, da kann ich nur eins dazu sagen. Fuck. Okay? Ganz einfach. Ein Wort. Klar und deutlich. Ja? So. Cool, willkommen in der Welt der Spielesüchtigen, liebe Leute. Ja, ihr seid alle spielesüchtig, ja, und Smartphone-süchtig und Podcast-süchtig, ja, alles Mögliche. Also die Statistik ist echt lächerlich. Und dass die DAK dafür sein Geld verschwendet, ja, ich weiß nicht, das ist unglaublich. Da gehört wirklich auch mal nachgeforscht, finde ich. Ne? Vielleicht erbarmt sich da nochmal jemand, für welchen Mumpitz da Geld ausgegeben wird. Okay, Hangouts Face Out. Ja. Wear OS App ist weg. Ja, nicht, dass es jetzt irgendwie eine Besonderheit wäre. Ich habe es schon gesagt. Ne? Hangouts wird verschwinden. Hangouts wird, ist gerade im Begriff da, ja. Also wie es immer so schön heißt, Face Out, ne? Also so, wie nennt sich das, ausgedünnt zu werden, ja, bis dann irgendwann auch keiner mehr wirklich jammert, wenn es dann weg ist. Und der nächste Schritt wird jetzt auch getan, die Wear OS Update App wird, ist verschwindet also, ja? Ihr könnt sie jetzt nicht mehr mit eurer Smartwatch, könnt ihr jetzt nicht mehr Hangouts benutzen und, die wird ersatzlos gestrichen und das wurde jetzt auch offiziell von Google bestätigt. Zuerst war das ein Artikel bei androidpolice.com und dort heißt es jetzt auch, dass es jetzt nicht mehr, ab sofort nicht mehr verfügbar ist zum Download vom Google Play Store und das war's dann. Hangouts für Smartwatches ist tot. Und auch so ist es tot. Smart Compose hingegen, dieser Funktion wird jetzt mehr Bedeutung zugemessen, denn was ursprünglich mal ein Pixel 3 exklusives Feature war, wird jetzt auch für alle kommen, ja, oder kommt schon für alle. Bei mir ist es auch schon angekommen, das heißt, alle dürften es haben. Wenn bei mir was ankommt von Google, dürften es alle haben, ja. dass eben man Vorschläge bekommt während dem Schreiben von Mails, ja. Und dann könnt ihr quasi das vervollständigen, ja, ohne dass ihr den Satz hier zu Ende schreibt. Wenn ihr das nicht seht, dann kommt es daher, weil es nur mit Englisch funktioniert momentan. Ob das jemals in Deutsch auch funktioniert, weiß ich nicht. Und wenn ich mir die so das Funktionieren mit dem Google Assistant in Deutsch anguckt, dann weiß ich nicht, ob ich darauf hoffen soll, dass es jemals funktioniert. Auch die Worterkennung von Gboard bei deutscher Sprache ist einfach, naja, teilweise lächerlich, was ich da vorgeschlagen bekomme, ja, und von wegen lernfähig. Also wenn die Qualität dann bei Gmail im Deutschen genauso wäre, dann kann ich verstehen, dass sie es nur auf Englisch machen im Momentan. Ja. Das scheint es aber auch gut zu funktionieren. Smart Compose ist meiner Meinung nach eine interessante Geschichte. Ja, das wird zumindest für die englischsprachigen Nutzer dann einiges erleichtern, denn ihr werdet es nicht glauben, aber solche Phrasen, die macht man eben immer wieder, auch wenn man es gar nicht bewusst ist. Und da ist die Erkennung im Englischen ziemlich gut darin. Und dann klappt es auch ruckzuck und ihr könnt eine Mail ziemlich schnell schreiben. Manchmal ist es sogar gruselig, als ob Gmail wüsste, was ihr denkt. Ja, so ist es. NPR möchte auch wissen, was ihr denkt und bestimmen, was ihr denken werdet. Und deswegen haben die auch solche App wie Pocket Casts gekauft, die übrigens diese Woche in der Community heiß diskutiert wurde, denn die neue UI ist ja jetzt draußen, die Version 7.0 und das Netz dreht durch. Ehrlich gesagt, ich finde das nicht, also die UI jetzt nicht unbedingt so extrem übelst. Ja, okay, für die Podcast-Pros dürfte es eine Schwierigkeit geben, weil man zum Beispiel nicht mehr mehrere Sachen auf einmal auswählen kann und so. Das ist schon ziemlich blöde für Leute, die jetzt sehr viele verschiedene Podcasts haben, die sie anhören. Ja. Aber okay, das hält sich ja noch in Grenzen. Ich finde es viel wichtiger, darauf hinzudeuten, dass NPR jetzt diese Podcast-App unter seiner Kontrolle hat und denen ihr, naja, Zensurbestreben und Beeinflussung der Massen finde ich eigentlich nicht besonders cool, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und die waren ja auch schon des Öfteren in Kritik und sind auch öfter schon wegen Fake News aufgefallen. Und dass die jetzt diese Pocket Casts App unter Kontrolle haben, ist schon ziemlich heftig. Vor allem, wenn man das bedenkt, dass eben der Server ein Teil vom Pocket Casts ist. Und entsprechend hat man da natürlich, klar, das Verlangen gehabt, die alte Version erstmal weiter zu nutzen. Ja, wenn ihr die findet und installiert, wird es euch aber nicht mehr lange nutzen, denn es wurde schon gesagt, dass also die Server umgestellt werden und dass dann wahrscheinlich sogar ein möglicher Zeitraum wird genannt, 3 Monaten, ja, das dann nicht mehr funktionieren wird. Ja, die alte Version, die alte 6.0 Version, und von daher müsst ihr da in den sauren Apfel beißen. Also bisher war es ja so, Pocket Casts war eine eigenständige Firma, die war auch ziemlich cool, muss man sagen, ja, und die wurden dann gekauft von NPR. Die hatten halt ihre eigenen Server. Das gab in der Vergangenheit auch hin und wieder mal Probleme, ja, mit den Servern, weil also statt auf jetzt sich die Informationen von den Casts, also von den Podcasts, sich direkt vom Feed zu holen, sind die den Umweg gegangen über den Server von Pocket Casts, ja, was immer wieder zu Problemen führte. Jetzt ist der Server aber unter Kontrolle von NPR und der wird jetzt auch eben umgebaut, das war zu erwarten, ja, und ihr könnt es euch jetzt an einer Hand abzählen, ja, wenn jetzt der Server, der die Verbindung zu den Feeds kontrolliert, in NPR-Hand ist und die App ist in NPR-Hand, dann bin ich mal gespannt, welche Podcasts ihr bald nicht mehr hören könnt mit Pocket Casts. Ja, ganz einfach. Also es ist sehr, sehr schwierig und naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, guckt euch nach einem anderen Podcast-Client um. Es gibt so viel Gute, also mir persönlich gefällt zum Beispiel Podcast Addicts sehr, sehr gut. Ja, da sind wir schon wieder, seht ihr? Sucht, die haben doch recht von der DRK, ja, Podcast-Süchtige, die haben sogar eine App, die heißt Podcast Addicts. Unglaublich, ja. Auf jeden Fall vielleicht sowas dann auswählen. Die gehen an die Feeds direkt, da ist nichts dazwischen, ja, und da kann niemand verhindern, dass ihr so ein Feed eben abonniert. Und es ist auch eine Frage der Überwachung. NPR, den möchte ich also möglichst wenig Daten zur Verfügung stellen von mir. Grundsätzlich, ja, also das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ganz klar. Mir sagen auch viele Leute, ich gebe Google viel zu viele Daten. Klar, ich habe mich halt entschlossen, im Moment jedenfalls noch Google zu vertrauen. Ja. Und eben zum Beispiel nicht der anderen Firma. Ja, aber das ist, wie gesagt, das muss jeder selbst wissen. Aber ein Hinweis darauf, dass die jede Menge Daten bekommen, sollte wichtig sein. Also die können sogar feststellen, welchen Podcast ihr für wie viele Minuten lang wann gehört habt und, weiß nicht, ob es da sogar eine Location Awareness gibt, vielleicht sogar, wo ihr den gehört habt und so weiter und so weiter. Und das finde ich eben, ich persönlich bei NPR, ziemlich bedenklich. Okay, row, weiter geht's. Row, row. Row, row, row your boat. Okay, ich höre auf. Dieser Kaffee, Mensch, zu viel Kaffee ist nicht gut. Ja? Ich bin auch noch kaffeesüchtig. Das ist ja spielesüchtig, ja, kaffeesüchtig, podcastsüchtig. Mann, das ist echt schlimm. Ja, also ich gehe am besten zur DRK und lass mich krank schreiben. Meizu-Phone ohne Öffnung floppt schon vor dem Verkauf. Ja? Unfassbar. Ich habe es ja schon gesagt, ja, diese Idee mit diesen portlosen und öffnungslosen Geräten, also ohne Öffnung am Smartphone und ohne Ports, ja, zum Anschließen von irgendwelchen Sachen, ja, das ist zwar von der Idee her vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Der Preis allerdings ist lächerlich gewesen. $1,300 wurden dafür veranschlagt. Das war bei der, also Indiegogo nennt sich das, das ist sowas wie Kickstarter, ja, da wollte Meizu sein Projekt eben pushen und das war also wirklich, wie soll man sagen, eine schlimme Blamage für die Firma, denn das, also der Kampagnenzeitraum ist jetzt um und man hat nur 29 Unterstützer bekommen, ja, und das Ziel, das also gesetzt wurde, ja, $100,000 wollte man eben erreichen mit dieser Kampagne, das wären nur 77 Geräte gewesen, dann hätten die ihr Ziel erreicht. Noch nicht mal das haben die geschafft, die haben nur 29 Geräte quasi, also theoretisch zumindest verkauft, weshalb auch dann Meizu das Ganze gecancelt hat und und jetzt klargestellt hat, dass es dieses Gerät wahrscheinlich nie geben wird. Also bei so einer miesen Unterstützung halte ich das auch für die einzig richtige Schlussfolgerung. Ja, also das ist eine Blamage ohne Ende. Stellt euch mal vor, gerade Meizu, die ja in China auch das ein oder andere Gerät verkaufen in 4-, 5- und 6-stelliger Größenordnung, ja, manchmal, also dass die dann hier nur 29 Geräte verkaufen, ja, so ist das halt mal, ne? Wenn man so ein Gerät für einen vollkommen überteuernden Preis verkauft und dann auch noch diskussionswürdige Sachen hat, es waren gar nicht alle Leute begeistert davon, dass dieses Gerät keine Anschlussports mehr hat, ja, denn es gibt ja da Beschränkungen dann auch, ja, und das ist eigentlich ein deutliches Zeichen und ja, Meizu hat da offenbar jetzt gleich die Notbremse gezogen, also das Gerät wird es wohl nie geben. Auch ohne Huawei, auch ohne die USA ist das Huawei Mate 20 ein Riesenerfolg. Das können die Amis gerade überhaupt gar nicht verstehen, die reiben sich gerade die Augen, die haben gedacht, wenn das Gerät in den USA nicht verkauft wird, dann wird es ein Megaflop werden, ja. Ja, weil die halten sich ja immer für das Allerwichtigste auf der Welt, ja, und jetzt wurde das Gerät bereits 10 Millionen Mal verkauft. 10 Millionen Mal, ganz ohne USA, ja, und damit ist es natürlich ein Riesenerfolg und das zeigt auch, dass Huawei die USA nicht braucht, zumindest nicht, was die Smartphones anbetrifft, ja. Bei der Netztechnik sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Da wird natürlich deswegen auch der Druck groß ausgeübt. Klar. Aber es ist ein Achtungserfolg. Also es ist wirklich nicht schlecht, dass das Gerät so oft verkauft wurde. Und das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Und man darf dann natürlich auch gespannt sein auf den Start von dem P30. Von dieser ganzen Produktlinie. Ja, es gibt ja drei verschiedene P30 und auch das wird vorgestellt werden am 26. März in Paris auch wieder und auch da wird dann wieder sehr interessant sein, wie das ankommt. Ja. Bitte nicht die Mate 20-Reihe mit dem P30 verwechseln, mit der P30er-Reihe oder P20er-Reihe, das sind andere. Wahrscheinlich wird es dann Ende 2019 wiederum ein Mate 30 geben und dass wir dann wieder technische Daten haben vom Allerfeinsten. Da kann man sich drauf einstellen. Yo, was haben wir noch? Ach ja, genau. Und zwar der Amazon Echo Input ist auf dem Weg. Mehr wird es da nächste Woche davon geben. Ich habe mich kurzerhand, weil es wieder mal im Angebot ist, müssen wir gucken, gibt es für $24,95, ja, da ist da auch noch bei einem anderen Versender, ja, also ich sag's einfach mal, bei ihr wisst ja, dass Amazon, ne, wo der Amazon Echo Input natürlich, ja, angeboten wird, den gibt es da für $24,95, aber den gibt es auch bei Otto für $24,95 und da gibt es auch noch hin und wieder, müssen wir mal gucken, gute Angebote, ja, mit 10% beispielsweise Rabatt oder sogar 10 Euro Rabatt, ja. Und genau so ein Angebot habe ich dann wahrgenommen. Und jetzt kriege ich das Teil für 15 Euro geschickt, Leute. Irre, dann konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe mir das Teil bestellt, um das mal zu testen, wie das aussieht. Ich habe hier noch so ein paar, ja wirklich ein paar Aktivboxen rumfliegen. Und da habe ich jetzt mal geguckt, eine tue ich dann da dran bauen und über 3,5 mm Klinkenstecker und werde dann mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe das schon mal probeweise gemacht mit dem Amazon Echo Dot zweite Generation, das mit dem 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, da hat es auch sehr gut funktioniert. Die Soundqualität mit dieser Box, die ich habe, ist wesentlich besser als mit dem eingebauten Lautsprecher. Dieser Amazon Echo Input ist ja ohne Lautsprecher, aber eben ein Mikrofon mit drin. Das heißt, ich kann jede Aktivbox, jede Stereoanlage, jeden Verstärker zu einem Smart-Verstärker machen, zu einem Amazon Echo-Verstärker sozusagen. Und das ist natürlich eine Riesensache. Ich habe hier auch noch so einen Yamaha-Verstärker rumstehen, der ist allerdings wegen dem hohen Stromverbrauch eigentlich nie in Benutzung. Ja? Das Teil braucht halt, wenn er an ist und noch nicht mal groß Musik wiedergibt, braucht das Ding 30 Watt. Ja, das lasse ich natürlich nicht laufen, das ist ja klar. Ne? Aber ich habe mir so andere Boxen zusammengebaut mit einem kleinen Verstärker aus China für 50 Cent. Ja? Habe ich da was zusammengelötet. Das Ding braucht, also das ist kein messbarer Stromverbrauch, wird über USB gefüttert. Also das könnte ich dann zum Beispiel dauerhaft laufen lassen, zusammen mit dem Amazon Echo Input. Und das Ding hat hier Boxen drauf. Also wenn ich so auf Viertel Lautstärke stelle, dann haut es mir die Haare weg. Also nicht schlecht, das Teil, unglaublich. Und ist gerade so groß wie ein Euro-Münze, das Teil. Ne? Schon genial, was da alles geht. Ja, auf jeden Fall habe ich auch noch so kleine Aktivboxen und mit der Tatsache, dass es eben ein Micro-USB-Anschluss ist, kann ich das Teil mit einer Powerbank betreiben und sogar eben dann portabel betreiben und könnte es auch im Auto betreiben. Naja, ich habe nämlich auch einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss in der Mittelkonsole vom Prius. Und das könnte ich dann eben auch über den USB-Anschluss, das ebenfalls vorhanden ist im Prius, eben das Gerät mit Strom versorgen und dann hätte ich einen Amazon Echo Input im Auto. Gar nicht so weit hergeholt. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall werde ich da einiges testen und werde es euch dann sagen. So, jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. Vorneweg erstmal etwas sehr Erfreuliches und zwar, es ist ein Tool, ich habe es schon in der Rios Wochensicht erzählt, genauer, es ist ein Tool auf den Markt gekommen, das verändert die Nutzung von dem Internet für alle Zeiten. Ja? Das Ding nennt sich Descender.com, Descender.com. Und damit ist es möglich, an jede Webseite, an jeden Artikel, an jede Bewertung, an jeden Kommentar, an jeden verdammten Tweet, könnt ihr einen Kommentar anhängen. Und zwar ohne, dass irgendjemand was dagegen unternehmen kann. Das heißt, auch beim Uncast oder bei der Rios Wochensicht könnt ihr über diese Erweiterung einen Kommentar verfassen. Ich kann nichts dagegen tun. Ja? Ich kann den auch nicht löschen. Ich kann den nicht moderieren. Ich kann höchstens darauf antworten und das würde ich unter Umständen auch machen, denn ich gucke da die Sender-Kommentare auf jeden Fall an. Ja? Sehr, sehr interessant und in der Rios Wochensicht habe ich, wie gesagt, etwas schon darüber erzählt. Das kann man natürlich auch über die Webseite machen, ohne dass man ein Plugin installiert. Man gibt einfach die URL ein und dann sieht man die Kommentare zu dieser URL. Ja? Aber die richtige Magie ist eben mit dieser Extension, die möglich ist. Und die könnt ihr zum Beispiel auch mit dem Firefox auf eurem Mobilgerät nutzen. Ja, ich weiß nicht, ob das auch mit dem Chrome-Mobil geht. Da muss ich mal schauen. Also ich glaube, Also auf jeden Fall, im Firefox geht es ja, kann man auch diese Add-ons auch im Mobilbrowser benutzen. Und damit habt ihr dann die Möglichkeit, direkt auf der Webseite die Kommentare einzusehen, ohne dass ihr jetzt diese Seite verlässt, direkt quasi drauf. Und könnt dann eben eure Kommentare ablegen und auch sehen, was andere Dissender-Nutzer eben für Kommentare bereits hier gelassen haben. Es gibt ein Plugin für Chrome, für Firefox, für Microsoft Edge, für Safari, für Brave, für Opera und auch für Chromium. Also für nahezu alle Browser. Und das ist richtig interessant. Ich bin begeistert. Das löst nämlich so gut wie alle Probleme, was momentan in der EU auch auftaucht, nämlich die Zensur, die da stattfindet. Und die, ich habe ja schon lange aufgegeben, die Kommentarfunktion in meinen Blogs und in Darius Wochensicht und Uncast überhaupt zu nutzen, denn das kann man eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich machen, ohne dass man wirklich ein großes Risiko eingeht. Und sobald die Copyright-Reform durch ist, ist es dann sowieso vorbei. Jedenfalls müsste ich jeden Kommentar vorher auf prüfen, ob alles absolut legal und wasserdicht ist, und dann erst veröffentlichen oder eben zensieren. Und das ist natürlich nicht möglich, ganz klar. Vor allem eben, wenn man den Leuten eine Möglichkeit bieten möchte, hier sowas zu machen. Das geht dann eben nicht mehr. Und naja, da kommt eben die Sender dann ran. Und das ermöglicht es eben. Und da kann man auch nichts dagegen machen. Und das ist genau das Gute. Eine Zensur gibt's nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt jetzt überall wieder Kommentare schreiben. Und niemand kann was machen dagegen. Und das, finden manche Seitenbetreiber, die unbedingt die Kommentare nach ihren Lust und Laune zensieren und ändern wollen, besonders schrecklich, ja. So eine richtige Panik bricht da aus, und natürlich geht es wieder ab ohne Ende mit Verleumdungskampagnen und so weiter, aber es interessiert nicht, denn wenn diese Plattform zensurfrei bleibt, dann spielt es auch keine Rolle mehr, wer diese Plattform alles benutzt. Denn im Prinzip ist es ja so, dass jeder dort schreiben kann, was er denkt. Egal, ob es dem Betreiber, auch dem Betreiber von Dissender, passt oder nicht. Machen kann man ja nichts mehr dagegen, ne? Cool. Also, wollen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, ab sofort habt ihr wieder eine Kommentarfunktion. Aber ich hab's nicht gemacht. Ja, also, keine Ahnung, ihr habt eine Kommentarfunktion, aber ich weiß von nichts und ich kann auch nichts dagegen machen. Und bitte nicht die Kommentarfunktion nutzen, ja, denn ich bin strikt dagegen, dass es hier Kommentare gibt auf meinem Blog. Oder hier vom Netcast, ne? Aber ich guck trotzdem rein, wenn ihr welche schreibt, ne? Gut. Xiaomi bald mit Preiserhöhung, das war auch ein Thema, in dieser Woche bei der Community, und da muss ich sagen, ja, ich meine, jede Firma hat da Fantasien über Preiserhöhungen und wie die sich rechtfertigen könnten und so weiter, aber Leute, ich sag's mal ganz klar, also Xiaomi hin, Xiaomi her, wenn die eine Preiserhöhung übertreiben, dann werden die halt auch nichts verkaufen, ja, weil man hat auch, genau wie damals bei der Nexus-Reihe und dann anschließend auch die Pixel-Reihe, hatte man die Idee, dass das günstige Geräte sind, sehr günstige Geräte, und das kann man nicht mehr einfach so ändern, ja, und von daher wird Xiaomi da vielleicht in die Pixel-Falle tappen, ne, oder in die Nexus-Falle tappen. Denn wenn man einmal ein Gerät rausgebracht hat zum Superpreis, ist diese Marke eben für superpreiswert bekannt. Macht diese superpreiswerte Marke dann ein teures Smartphone, dann war es das mit der Marke. mit dem Ansehen der Marke. Jedenfalls in den Ländern, in denen die das machen. Denn so will Xiaomi ja offenbar in der einen Seite, also zum Beispiel in Indien, weiterhin super Low-Cost-Produkte rausbringen. Und in den Ländern, wo sie eben großen Reibach wittern, dann eben die Geräte viel, viel teurer verkaufen als bisher. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, also ich brauche kein Xiaomi-Telefon. Ich kann mir auch ein anderes Smartphone holen. Hole ich mir sowieso. Und naja, ich brauche, wenn das so weitergeht und alle, auch die chinesischen Anbieter, alle chinesischen Anbieter würden die Preise immer weiter erhöhen. Ja? Ich brauche auch kein neues Smartphone. Ich kann mir auch ein gebrauchtes Smartphone kaufen. Ich brauche auch kein gebrauchtes Smartphone, wenn es hart auf hart geht. Wisst ihr, die Frage ist immer, wie viel gibt man für etwas aus? Ich bin auch gern mal ein Aussteiger. Ja? Ich kann auch gern zum Smartphone-Konsumverweigerer werden. Würde ich mich zwar ärgern, weil ich natürlich Technik-Fan bin, ja, aber ich muss das nicht haben. Okay? Und irgendwann ist die Grenze erreicht, wo ich mich dann frage, als vernünftiger Mensch, wie viel Geld gebe ich für ein Smartphone aus? Und wie viel ist das im Vergleich zu anderen Sachen, die auch sehr, sehr wichtig sind im Leben? Ja? Es ist auch immer eine Frage, die man zum Beispiel beim Auto sich stellt. Wobei da viele Leute tendieren, ja, also die holen sich die Megaschlitten, ja, zahlen Unmengen an Geld, auch für den Unterhalt dann, um dann, was weiß ich, 10 Kilometer zum Einkaufen zu fahren, fahren dann natürlich wie die Sau, als ob sie auf einer Rennstrecke wären, nur weil sie ein Auto haben mit 300 PS, ja, das ist schon, naja, gut, okay, na, verrückt, aber beim Smartphone, ja klar, wer natürlich hier die Sau rauslassen will, ne, und hier zeigen, ne, guck mal, ne, das ist mein Smartphone, ja, das ist mein Haus, das ist mein Auto, ja, der wird das dann natürlich auch kaufen. Aber reicht es dann bei den Firmen? Okay, von mir aus. Ich brauche das nicht. Ich gebe nicht mit meinem Smartphone an, ich gebe nicht mit meinem Auto an. Jedenfalls nicht so von wegen, guck mal, ja, wie schnell ich bin, ja. Sondern höchstens, guck mal, wie umweltfreundlich ich bin. Ja? Und ich gebe auch nicht mit dem Haus an. Ja? Sondern ich gehe einfach hin und habe das Ding oder hab's nicht, je nachdem, was es ist. Ja? Und wenn dann eben ein Smartphone nicht mehr in Relation steht vom Preis her und ich auch mich oder ich mich dabei fühle, als ob ich von der Firma verarscht werde, weil das Gerät zu teuer ist, teurer als es wirklich sein müsste, dann ist das natürlich klar, dann werde ich das Gerät nicht kaufen. Ja? Egal. Und wenn es nichts anderes gibt, dann werde ich eben kein Gerät kaufen. So sieht es aus. Ja? Letztendlich ist die Industrie, sind die Leidtragenden, ja? Die meinen, die könnten alle so, naja, hier einen auf Apple machen, aber die Realität ist, die Zielgruppe Apple, nämlich Snobs, die zu viel Kohle haben, Entschuldigung, ist abgedeckt durch Apple. Ich hole mir doch kein Xiaomi, um einen auf dicken Hosen zu machen, die lachen sich ja kaputt. Ja, gehe ich in die Kneipe, ne, so, und leg mein Xiaomi hin. Ja, guck mal, ich habe mein Xiaomi gekauft. Ja, ja, ist 700 Euro gekostet. Ja, das lacht sich doch kaputt. Ja, das ist ein iPhone raus. Guck mal, ich habe das neueste Scheiß von Apple. Ne? Hier, guck mal, wow. Ja, und was denkst du, wo dann die Hips da rumhängen? Beim Xiaomi oder beim Apple? Ja, so sieht's aus. Also, diese Zielgruppe ist abgegrast und da kann man sich nur den Markt mit kaputt machen. Ja. Ich meine, guckt euch mal einen Google Pixel an. Das ist ja, also für Google-Verhältnisse ist es zwar schon erfolgreich, aber wenn man das mal am Marktanteil sieht, das taucht in keiner Statistik auf. Ja? Dann haben die Samsung-Sachen, die sind Platz 2, ja, oder teilweise Platz 1, sie streiten sich ja immer da, ne? Somit, wer ist jetzt Platz 1, wer ist Platz 2? Je nach Statistik auch, ne? Ist dann wieder das ein oder andere richtig, ja? So wie mit der Computerspiele-Sucht und andere Statistikmärchen. Ne? Aber im Endeffekt, das Pixel taucht echt gar nicht auf. Ja, also, da werden mehr Nokia-Smartphones verkauft als Pixel-Smartphones. Und das glaube ich zumindest in der Statistik. Nun gut, nächster Punkt, RSS-Reader. Also da habe ich eine klare Empfehlung, nehmt InnoReader. Ja, es gibt zwar andere, aber ehrlich gesagt, InnoReader hat jede Menge Funktionen. Alleine schon von den vielen Funktionen her ist das die App, die ich empfehlen kann. Zumindest wenn ihr eine Pro-Version nehmt. Ja, das solltet ihr auch vielleicht in Betracht ziehen. Die Pro-Version hat wirklich einiges zu bieten. Ich gucke mal, ob ich da noch eine Übersicht bekommen kann. Sehe jetzt natürlich nichts, weil ich hier schon die Pro-Version habe. Ach, das ist immer doof. Ja, also es gibt jedenfalls die freie Variante, klar. Und dann gibt es eben noch Bezahlvarianten dafür. Und die könnt ihr dann... Moment mal, ich guck mal. Ich öffne das mal in ein Incognito-Window. Und da könnt ihr dann mehrere Funktionen hinzubekommen. Also etliches. Zum Beispiel eine IFTTT-Unterstützung. Das finde ich sehr, sehr gut. Ihr könnt einen Proxy, ein Secure Image Proxy bekommt ihr dazu. Ja, das heißt, die Bilder werden nicht direkt bei euch geladen, sondern aus Sicherheitsgründen auf einem Zwischenserver bei InnoReader. Somit seid ihr sicher und könnt nicht ausgespäht werden, beziehungsweise Statistiken mit eurer IP werden nicht gelockt. Ganz interessante Geschichte. Artikel Storage gibt's, ja. Ihr könnt habt dann auch eine Mail-to-Tag-Funktion. Ihr könnt also quasi, es gibt E-Mail-Adressen und je nachdem, wo ihr dann eine E-Mail hinschickt, wird das als Tag bei euch abgelegt und die Nachricht. Als mit Tag versehen und abgelegt im InnoReader. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ihr könnt auch Webseiten speichern im InnoReader. Ihr könnt Twitter-Feeds hinzufügen in der Pro-Version. Und etliches andere. Also es gibt so viele Funktionen. Es gibt auch verschiedene Stufen, die ihr auswählen könnt. Ich habe jetzt die höchste Stufe dort ausgewählt und ich habe das also nicht bereut. Das erspart mir jede Menge Zeit. Also InnoReader ist auf jeden Fall der RSS-Reader meiner Wahl, eben wegen den vielen Funktionen. Podcast-Clients habe ich schon angesprochen, deswegen will ich hier... da auch gar nichts mehr zu sagen. Das war aber auch ein großes Thema in der Community, aber das habe ich ja beim Pocketcasts Thema schon gesagt. Okay, App der Woche zum Schluss, da hat es Evolent 2 diesmal geschafft. Ich weiß, die App ist schon längere Zeit auf dem Markt. Ich habe sie aber jetzt erst ausprobiert. Der Vorgänger Evolent war schon mal App der Woche. Evolent 2 hatte ich bisher eben noch nicht gespielt und jetzt gibt es das gerade im Angebot. Ich weiß nicht, wie lange es noch im Angebot ist. Momentan könnt ihr 90% sparen. Das heißt, momentan kostet, glaube ich, 99 Cent die App nur. Fantastischer Preis, meiner Meinung nach, für dieses nette RPG-Game. Und das ist, naja, sagen wir mal, erstmal im Stil von so 8-Bit-Retro, ja, 16-Bit-Retro. Aber im Laufe des Spiels kommt ihr auch immer wieder an neuere Sachen. So habt ihr dann auf einmal ein 3D-RPG zu managen und so weiter. Also Evolent war ja, die erste Version war ja richtig so der Anfang von ganzen RPG-Games und das hat sich dann immer, je weiter ihr gekommen seid im Spiel, desto moderner wurde dieses RPG auch vom Aussehen. Die Grafik wurde besser, die Funktionen wurden erweitert und am Schluss habt ihr eben ein relativ modernes Roleplay-Game gehabt, fast schon so Final Fantasy-mäßig. Und ähnlich ist es dann auch bei Evolent 2, nur dass da das absolute Chaos ausgebrochen ist und nicht nur RPG auf einmal verarbeitet wird, also Rollenspiele, sondern da geht es auf einmal von 2D-Rollenspielen über 3D Kampfspielen, so wie Street Fighter, Shooter, Trading Card Games und kompletter Mischmasch von Genres und das ist absolut lustig rüber gebracht. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ist auch übrigens optimiert für Nvidia Shield und Nvidia Devices. Also wenn ihr ein Gerät habt mit Nvidia Chip drin, kommt euch das nochmal zugute. Und ihr könnt auch externe Bluetooth-Gamepads beispielsweise nutzen, zum Beispiel mit, ich glaube, da braucht ihr noch eine Zusatz-App, den PlayStation 4-Controller könnt ihr nutzen oder andere Controller, die eben über Bluetooth anschließbar sind, was natürlich die Spielbarkeit deutlich erhöht, ja, und dem Ganzen auch noch mehr Retro-Feeling gibt. Genau. Also, Evolent 2 im Play Store, Link findet ihr in der Beschreibung. App der Woche mehr als verdient. Endlich App der Woche, denn wie gesagt, es gibt schon längere auf dem Markt. Und beeilt euch, wenn ihr das hört, guckt gleich mal rein in den Play Store, ob es noch im Angebot ist. Denn 99 Cent ist wirklich ein super geniales Angebot. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr es loswerden oder natürlich favorisiert in der Line-Community. Dort ist sehr viel Kommunikation momentan, finde ich ganz, ganz toll. Also da gibt es wirklich auch schöne Informationen noch dazu. Ja, und tja, was ich nicht verhindern kann, wenn ihr Kommentare über den Sender loslässt, ja, kann ich nicht verhindern, es tut mir echt leid. Ja. Das fände mir wirklich gut. Ja. Und ja, im Prinzip, die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.